1992 erschien Vidos erste Solo-CD von dreien. Eigentlich wäre die erste bereits die vierte gewesen, aber drei waren aus diesen und jenen Gründen nie veröffentlicht worden. Die, die dann als erste erschien, hieß King of Hearts. Ein bisschen mehr Rock'n'Roll als die beiden anderen, die mehr Blues sind. Aber auch Blues, Slide-Gitarre. Etwas mehr Rock'n'Roll, als ich bei Fleetwood Mac gemacht habe. Stevie Nicks hat Anteil an zwei Songs, ein Duett mit mir und einen offensichtlichen Stevie Nicks-Part als Background-Sängerin bei einem weiteren. It was a little more rocky. Ein wenig mehr rocky, ein wenig mehr rock. No, I didn't use a lot of famous people. In fact, I did a lot of it myself. Sonst, meint er, war niemand Berühmtes dabei. Bei mir war das ja tatsächlich stets der Fall. Aber bis auf Stevie Nicks wirst du niemanden kennen. In Memphis aufgenommen, mit ein paar Leuten, die ich vorher nicht mal kannte. In einem Studio, das Studio 6 hieß, ehemals Steve Croppers Studio. Ich habe mit einem Kerl namens Terry Manning gearbeitet. Terry Manning hatte mit ZZ Top zu tun und manchen der Songs dieser CD wollte ich einen kleinen ZZ Top Geschmack geben. Er, Terry, war inzwischen der Besitzer des Studios. Memphis, Tennessee, auch ein schönes Thema. War Vido in Graceland? Yeah. Pretty funny, huh? Irgendwie ja, irgendwie ulkig. Sun Records? Yes. Und? I like going to Sun Records, yeah. That's interesting. I think it's really cool. I like those old records, you know. Jerry Lee Lewis stuff, it was great. Der eine Song mit Stevie Nicks von seiner ersten CD, der eine Song mit Stevie Nicks, Desiree, geht so. Der andere, Intuition, so. Grundsätzlich gibt es bessere Songs von ihm als ausgerechnet von jener CD. Songs von der zweiten zum Beispiel erschienen 1996 mit dem Titel Blues Town, I Love Another Woman.